collection is highs, die Collection ist nice, die Collection ist klar, sie ist einfach wunderbar. Das wär's am Start. Die Connection ist heiß wie Topf, die dich beißt, der Preis wie Kopf. Du bist Verschleiß wie Knopf, heiß, du bist nicht nice wie ein Kopf. Dein Scheiß in der Mobs, egal wie bei meinem C-Bop. Wann dein Style ist meist verbrannt, das kennst du gerade aus dem Shop. Die Connection ist klar, für Bab, diesem Jahr sind wir da. Bleiben wie Willi und Maya, du schiebst Karma, Para. Na ja, Luft, Maga, Thiago, Flügel, Pharma. Ach ja, nochmal, du und Star, das war mal. Du willst Battle, du Bohne, geh in die Fußgängerzone. Belohne dich, verschone mich in meinem Ort, wo ich wohne. Denn deine Dinger sind Klone, monotone Teile. Palle den Hub wie niemals vor, werden über so viel Eile. Nur eine Weile heile Welt, weil einer einmal dann hält. So will sich vor dich stellen, so fällt etwas Geld in deinen Hut, du denkst gut, ich geh mir eben was kaufen. Ich pack die Wut hoch, du bist arm, ich lass dich leben und laufen. Die Connection ist heiß, die Connection ist nice, die Connection ist klar, sie ist einfach wunderbar. Und der zweite am Start, ich lieb sanfte Kraft, will mich selber verbessern. Für Rap wie Landwirtschaft, würd ich die Felder bewässern. Beschreib meine Welt in Texten, füg mich durch Beats. Acker und ernte die Früchte, bin im Frühling verliebt. Hüte mein Gebiet, der mein Dünger verehrt ist. Natürlich, weil ich mich kümmere um Verse. Mein Ackerland stärke und Wiesen bewässer. Hab keine klappernden Pferde, auch kein Riesen mehr Drescher. Hör Gras wachsen, Bienen kichern, fliegen Gelächter. Vogelgezwitscher, Ziegengemecker. Sprüche ziehen wie Trecker, die meisten hassen und quatschen. Währenddessen hab ich Texte wie Eiswaffeln gebacken. Style wie reifende Masse. Heiße Reime auf Takte, meine Zeilen entschlacken wie heilende Paste. Diese drei bilden Pakte, wie verschworene Kreise. Bringen Obst in die Reife, keine verkorene Scheiße. Die Connection ist heiß, die Connection ist nice, die Connection ist klar, sie ist einfach wunderbar. Oh,